Wien 2, Janin Platz 2. Aus diesem Haus wurden folgende 31 Menschen deportiert und in Konzentrationslagern und Vernichtungslagern ermordet: Israel Bauer, Rosa Behrmann, Barbara Fuchs, Jeanette Juncker, Jankel Katz, Rasel Katz, Amalie Kürzer, Berko Kürzer, Golde Feige Kürzer, Hermine Löwe, Alfred Mandl, Irma Mandl, Bertha Müller, Wilhelm Müller, Karl Neumann, Bertha Rappaport, Salomon Leo Rappaport, Auguste Rosenberger, Süßkind Rothstein, Josephine Schwarz, Ella Silbermann, Toni Sipser, Gustav Steiner, Georg Tausig, Adolf Topf, Lilli Weil, Valerie Weiß, Charlotte Zalek, Heinrich Zalek, Bertha Zwecker, Adolf Zwicker.